Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Das ist eine Razzia. Hey Mark, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Wir hatten 2 Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, 5 Löschblattbögen extra starkes Acid, Salzstreuer halb voll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Afas, Downers, Heuler, Lacher, 1 Liter Tequila, eine Flasche Rum, eine Kiste Bier, 1/2 Liter Älter und 2 Dutzend Poppers. Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchten, aber wenn man sich erst mal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu, extrem zu werden. We'll be right back. 75 Kügelchen Mescalin, 5 Löschblattbögen extra starkes Acid, Salzstreuer halb voll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Uppers, Downers, Heuler, Lacher, 1 Liter Tequila, eine Flasche Rum, eine Kiste Bier, einen halben Liter Äther und 2 Dutzend Poppers. Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchten, aber wenn man sich erstmal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu, extrem zu werden.